Egal, wir müssen keinen Soundcheck machen. Ja, das, man sieht schon. Es wird immer länger, der Soundcheck. Hallo? Wir haben immer die gleichen Mikrofone, immer die gleiche Nein, Ausrüstung. Wir haben schon mal sind immer Fehler im gemacht. Gleichen Raum. Ja. Die Einstellungen sind immer anders. Wir klingen immer. Letztes Mal war so unfassbar leise. Deine Waveform war quasi ein Strich einfach, wohingegen meine Waveform schon so lustige Symbole angenommen hat. Als ich einmal gelacht habe, sah es aus wie ein Fisch. Hahaha, lustige Waveform-Insider. Ja. Es gibt ja so diese romantische Idee, dass man den Soundbite von Wollen Sie heiraten? Jo, ich will. Oder Japp. Oder ja, Japsi. Passt schon. Oder je nachdem, was man dann immer sich okay. für romantische Sachen überlegt, dass man den Soundbite von diesem Begriff dann als Waveform sich irgendwie auf den Ring graviert oder an die Wand hängt oder so, habe ich gesehen. Das hat unsere, die BTF mal gemacht, unsere Firma. Da musste ja auch immer der Ton durch die technische Abnahme. Das heißt, da wird geguckt genau, dass kein Ton der Sendung irgendwie über eine gewisse Dezibelgrenze stößt. Und am Anfang ist einfach, das kann man als Mensch nicht hören, aber am Anfang sendet immer irgendwie die Tonabteilung so einen gewissen Ton aus, dass der Oszillograph, glaube ich, das BTF-Logo zeigt. Ach was. Das heißt, da gibt es dann diesen Oszillographen, ja, der zeigt genau, wo die Höhen sind und wo die Tiefen sind, und der Oszillograph zeigt das BTF-Logo. Wie kommst du von dem Thema jetzt zu irgendwas hin, was einigermaßen irgendwas mit der Lebensrealität der Zuhörer zu tun hat? Oszillograph, Zellulose. Und da sind wir schon bei unserer Cancel-Gruppe. Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge des PUFO-Podcasts. Des PUFO-Podcasts, herzlich willkommen. Hört uns jemand da draußen überhaupt, wie wir hier alleine... Sag mal was. Wir sagen Podcast, ihr sagt UFO. Podcast. Man ganz hört ganz in der Ferne, die Mareike in der U-Bahn sitzt gerade und kann sich gar nicht mehr halten vor Lachen. UFO! Ich muss immer in der U-Bahn lachen, das ist immer so unangenehm. Warum ist es unangenehm, in der U-Bahn zu lachen? Ich finde das so toll, wenn Leute lachen, schreiben, dass sie in der U-Bahn lachen mussten wegen uns. Ja, das sind die schön besten Kommentare. Dass wir sie in unangenehme Situationen bringen, aus denen dann manchmal, hat dich sogar einer geschrieben, dass er dann eine Frau kennengelernt hat mal. Ja, aber dann Leute, wenn ihr euch dann so eine Geschichte ausdenkt, dann doch bitte nicht so unrealistisch und gleich eine Frau kennenlernt. Ich meine, wenn er irgendwie ein Schaf, okay, aber dann gleich eine Frau zu sagen. Das war der schönste Kommentar, fand ich ja bei der Scherengeschichte damals so. Ja, ich habe euren Podcast gehört und lag mit meiner Freundin gerade im Bett und sowas, und habe ich euren Podcast gehört. Sie wollte zum ersten Mal, wollte er den der Freundin zeigen. Ja, genau. Und dann, wo ich mir denke, ja gut, wenn du eine Freundin hast und ein Bett, dann lass es einfach, lass uns bitte in unserer depressiven Einsamkeit in Ruhe und schreib uns nicht so einen Scheiß. Aber wie lustig, die Vorstellung. Ich habe einen geilen Podcast, Schatz. Ich habe einen echt geilen Podcast. Soll ich dir den mal zeigen? Jetzt, vor allem, wie ist die Situation, dass man sich dann ins Bett legt? Also lagen die bereits im Bett so und er hat gesagt, ja, okay, ich mache Podcast. Konnten sie nicht einschlafen, ich habe diesen neuen Podcast entdeckt. Hör mal, ich finde gut, die beiden Jungs. Und dann kennst du ja, wenn du neue Musik zeigst. Du bist immer so ein bisschen aufgeregt, als wäre das dein Baby, irgendwie deine Musik. Aber du hast eigentlich damit gar nichts zu tun. Du findest es einfach nur gut und willst den Partner davon überzeugen. Aber apropos Zuhören, es geht ja gerade so ein bisschen viral, dieses Video von Pharrell. Von uns in New York. Irgendwo in Saudi-Arabien ist es gerade irgendwo mega groß geworden. Wir keine Ahnung warum, es hat plötzlich 2 Millionen Klickzahlen. Wir wissen nicht warum, aber es kommt ganz gut an. Wegen der Hakenkreuzbinde. Diese Pharrell Masterclass, der irgendwie so eine Musikuniversität besucht hat und dann so ein paar Studenten sich angehört hat, ist ja gerade dieses Video viral gegangen, wo er dann diese eine junge Frau da anhört und total ergriffen ist von deren Song. Könnt ihr mal googeln, Pharrell Masterclass irgendwie. Und da gibt es dann auch die Situation, wo jeder Student ihm seinen Song vorstellen darf. Da gibt es halt die Situation, die halt einfach 3 Minuten lang Pharrell einfach zuhört und der Student daneben sitzt und einfach sich anhören und auf den jetzt so rübergucken, so halb verliebt, halb, okay, du kannst meine Karriere mit einem Fingerschnippen beenden oder anfangen, und dann mal so rübergucken. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Ja, mega unangenehm. Und Pharrell fand es am Ende gut, aber hat dann auch während dem Song dann immer so den Kopf geschüttelt, so in Unglauben, oh mein Gott, ist das krass. Und sie was guckt außer dann, wie... Und, ja, genau, was und sie Scheiß guckt dann immer so ein bisschen, wow, was ist los gerade? Ja. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, da muss man ja immer sagen, da sind YouTube-Kommentare geil. Es kann wirklich, das YouTube-Video selbst kann die ergreifendste, humanistischste, süßeste Botschaft der Welt sein. Drunter steht immer, erster, Hitler ist noch am Leben, irgendwo in Argentinien, Holocaust-Lüge, und 9/11 ist ein Inside-Job. Du bist sofort bei Rassismus und da hat jemand geschrieben, ich kenne das schon, was ich gelernt habe, wenn so aussehen, als hätten sie gerade was total Widerliches gerochen, dann gefällt es ihnen total gut. Das war auch so eine Meinung von jemandem. Ja, der Schwarze an sich. So, das ist auch ganz seltsam. Ich finde es krass, wenn Menschen halt theoretisch machen können, was sie wollen, in dem Schutze der Anonymität, machen die immer Scheiße. Ich hab zum Beispiel neulich, hatte ich gedacht, wow, du hast die mega Idee für eine App, mal wieder, das dritte Mal an dem Tag. Hab dann gedacht, geil, anonym chatten einfach mit Leuten. Also wie Chatroulette, nur halt ohne Video und einfach cool. Vielleicht auch mit Leuten, die eine andere Sprache sprechen, um eine andere Sprache zu Kulturen kennenzulernen. Damit überhaupt kein Gespräch zustande kommt. Genau, damit man gar nicht kommunizieren kann. Mal mit Koreaner Ebene. Chatten, warum nicht? Aber auch keine Videoebene haben, also auch diese Bild-App, man kann gar nicht miteinander reden. Und dann gibt es das schon, das heißt Anti-Chat, könnt ihr euch mal angucken, oder Anti-Chat, ich weiß nicht genau, welchem Dialekt ihr euch gerade wohlsten wird. Aber das ist ganz interessant. Dann gibt es da halt sehr viel Sex, sehr viel Inzest und halt so ganz viele furchtbare Sex-Channel, wo man sich einfach nur für romantische Abenteuer in der Anonymität erfreuen kann. Und dann gibt es dann halt aber auch so Channel, wo ich dachte, okay, so sehe ich die App-Idee eigentlich. Aber da drin wurde dann halt direkt geschrieben, ja, 9-11 was ein Inside-Job. I'm a veteran, I know. Ja. Und so ein Scheiß. Du hast sofort den Channel Lieferheld und Kampffisch aufgemacht. Bis heute immer noch null Member, leider. Ein Stefan Member. Ist immer ein noch Member. Alleine. Nee, selbst du bist immer gegangen. Aber es wird noch, glaube ich. Ich glaube, du findest noch irgendwann. Aber nicht so schlecht fand ich die Idee eigentlich. Aber Menschen schaffen es auch, das zu überlaufen irgendwie. Das ist eine gute Idee. Muss man mal sagen, wir haben heute keinen Laptop vor uns. Wir haben einfach jetzt mal gedacht, das ist eine totale Impro-Folge. Wir haben uns nicht vorbereitet, extra nicht. Also wir haben die 14 Sekunden, die wir sonst noch mal auf Spiegel Online vorbeischauen. Aber wir wollten unbedingt wir mussten uns richtig zusammenreißen, um nicht vorzubereiten auf diese Folge. Man hat auch mal, Stefan hatte schon irgendwie, der hatte so eine Chipstüte zum Mittagessen und dann habe ich mal die Chipstüte gelurrt und da war da irgendwie so ein kleines Gagbüchlein drin versteckt, wo noch so ein paar Sachen sich auf die Hand geschrieben hat. Da habe ich gesagt, Stefan, so geht's nicht, heute machen wir keine Vorbereitung. Nee. Wir haben gerade darüber geredet, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, viele Hörer wissen das vielleicht gar nicht. Ich bin mir sicher, dass sie es nicht wissen. Das wäre also sehr gruselig, wenn sie es wissen würden. Also, sei denn Frank Elsner hört zu, der weiß es, aber alle anderen nicht. Vor allem Frank Elsner spielt eine sehr große Rolle in der Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Es war ja so, dass damals Frank Elsner zu Gast war im Neo-Magazin. Ich war damals noch in der Gästebetreuung tätig und musste dann immer die Gäste betreuen. Dann kam halt Frank Elsner mit dir, weil er wollte unbedingt, durfte einen Masterclass-Studenten mitbringen und du warst halt ein riesen Jan Böhmermann-Fan und dann hat er dich mitgebracht. Und dann hatte ich die coole Aufgabe, dich rumzuführen in der Firma. Also ich musste Frank Elsner begrüßen, musste ihn seaten im Gäste-Backstage und dann musste ich dich an die Hand nehmen und dich durch die Firma schleppen, was mir eben einfiel. Wie war dein erster Eindruck von der ganzen Firma? Und ja, das war sehr schön. Also dich habe ich komplett ignoriert. Du warst für mich nur ein Steigbügelhalter an den großen Rum. Ja. Ich finde es ja auch interessant, rückblickend, wie lange wir gebraucht haben, bis wir uns einigermaßen verstanden haben. Wir haben ja auch selbst dann, als ich regelmäßiger im Neo Magazin war, saßen wir immer zusammen im Autorenraum, haben aber kaum miteinander gesprochen, haben irgendwie keine, weil es war schon so ein komisches Konkurrenzverhältnis irgendwie. Ja, es aber geht. Man hat sich irgendwie, man war sich so ein bisschen egal einfach. Ja. Du warst immer da. Aber wie war das denn? Also du bist dann zum ersten Mal durch die große BTF gelaufen und dann hast du hier, wie hast du es so wahrgenommen alles? Das war unglaublich krass. Also man kann echt? Das war das erste Mal nach Frank Elsner, dass ich überhaupt Leute gesehen habe, die berühmt waren und auch noch ich cool finde, also Jan Böhmermann. Und Jan Böhmermann habe ich kurz die Hand geschüttelt, nur irgendwie, wie er sich gerade umgezogen hat. In dem Raum, wo wir gerade sind, hat er auch immer die Moderationsbücher am Anfang geschrieben. So bescheiden noch da. Ja, in so einer kleinen Tonkabine, in der wir hier sitzen. Viel zu klein für zwei Leute. Aber die Wände sind geil gepolstert. Das heißt, man kann, was ist mir oft passiert, dass ich in einem Raum gegen Wände laufe, das ist hier nicht so schlimm, weil einfach weich fällt. Das ist ja angenehm. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch gar keine so schlechte Idee, solche Isolatoren in normalen Räumen unterzubringen. Also in einem Meetingraum von uns hängt auch von der Decke an vier Ketten, also wie in so einem Folterkeller, wie so ein schwebendes Bett, hängt einfach so eine Platte runter. Wie in einem Folterkeller hängt ein schwebender Schaumstoffbalken oben über der Decke. Ja, wow, angsteinflößend. Damit es nicht so schallt im Raum. Ja, das stimmt. Schallt und ist halt. Gleich, ich habe, ist es denn, es gibt ja diese Voice-Canceling Headphones, der irgendwie die Geräusche aufnimmt aus der Umgebung und dann so eine Art Antisignal erzeugt, das dann sozusagen die Schallwellen auscancelt. Und ich habe mir gedacht, warum gibt es sowas nicht wie eine Art Box, also wie Musikboxen, dass man das in den Raum stellt, der analysiert die Frequenz der Geräusche im dann Raum. Dann kann man wie so ein roter Knopf draufhauen und alle Geräusche des Raumes sind einfach Stille. Leise. Das würde doch jeder sofort kaufen. Jeder zieht doch Stille Lärm vor. Das wäre im Restaurant total geil, wenn du halt dem Ding beibringst, welche Stimmen er nicht ausfiltern soll. Genau. Dann haust du halt mitten im Tisch, ist dann so ein roter Knopf, so ein Buzzer. Da haust du dann drauf und dann müssen alle kurz sagen, wie sie heißen und reden, damit das Ding eine Sprachprobe bekommt. Und dann hört man an diesem Tisch von allen Leuten, die am Tisch sind, die Stimme, aber von allen im Restaurant befindlichen Leuten nicht mehr. Ja, aber vor allem ist es doch, wenn du den Ton hast, den du canceln willst, dann ist es doch relativ einfach. Also zum Beispiel, so wie ich das verstanden habe, bei Drehs dreht man ja normalerweise mit so einem Mikrofon von so einem Stiel und nimmt dann die ganzen Leute auf. Angel. Und dann, wenn irgendwie, mein Gott, ich will sie die Fachbegriffe, ich will sie nicht Name-Dropping mit so einer Stab, Stock, mit so einem Stecken, mit einem Stecker. Mir früher mal gesagt hier, das ist mein Stecker. Und da ist ja dieses kastenförmige Ding, Dramaface-Ding, was auf mysteriöse Weise die Dinge sich merkt, die man gesagt hat. Genau, die Sprachmagie geht dann durch das Kabel in die Laudi-Box. Sprachzauberkasten. Genau. In die Lalala-Box. Und dann werden alle Aufnahmen gemacht und dann irgendwie in der Mittagspause oder so, wenn es gerade ruhig ist oder nichts gedreht wird, dann geht der Tonmann nochmal ans Set und nimmt nur die Atmosphäre auf, alleine. Ja. Und ich dachte immer, die Idee davon ist, dass man diese Atmosphäre dann in allen anderen Tonspuren rauscancelt, damit man nur den reinen Ton hat. Also ich glaube, wenn man, ich glaube rein technisch ich ist glaube es möglich, eher, dass es wenn du den Ton hast, kannst du ihn auch rauscanceln. Ja, ich glaube, also man kann es ja auch, wenn du Rauschen filtern willst, dann markierst du die Stellen im Musikprogramm, die nur das Rauschen sind und dann merkt er sich das und filtert das raus. Das geht ja auch. Aber ich glaube, dass am Set macht man das eher, um so Szenen zu haben, wo man nur, dass man nur Geräusche hat. Also wenn man euch mal, wenn man Blickkontakt sich austauscht, dass man dann einfach mal auch eine Szene hat, wo gar nichts ist. Also einfach so ein Grundton. Aber warum macht man das nicht zum Beispiel in Flugzeugen oder so, wo du irgendwie die Motoren hast, die ja sehr laut sind, aber immer das gleiche Geräusch sind? Du kennst das Geräusch, ja? Also warum installierst du nicht überall Boxen und machst dann dieses Anti-Geräusch zu dem Geräusch der Motoren? Money, money, money. Viel zu teuer. Ja, er hat gerade den Salzstreuer gemacht. Ich weiß nicht, warum das zu Money, money passt gerade. Ich habe meine Hand ganz doll geschüttelt. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es so interessant ist für Leute, so ein Tonblabla hier zu hören, so einen technischen Super-Bullshit. Der mal wieder hier von dir ausgesondert wird. Du bist ja auch jetzt mittlerweile, du sprichst ja auch nur noch von Filmsets und von Soundsachen und Welt. Von Dingen, die deine, ja Welt. Wow, Bernsteinzimmer, deine Welt. Du hast die Leute verloren, du hast unsere Hörer, die interessieren sich nicht für Technik-Blabla. Die wollen wissen, was ist lustig, wow, ein U-Boot ist auf Jagd in Wahlbereichen und dann Zebras kommen hinzu und dann Magnete. Das wollen Leute hören. Ja, ich weiß. Das ist nahbar. Aber das haben die Leute schon gehört. Lass uns mal einen Kommentar vorlesen von letzter Folge. Fand ich sehr gut. Wir haben ja die Hörer herausgegeben, dass wir philosophische Thesen von den Leuten hören wollen. Was denken die Leute darüber? Genau, was denken die Leute darum? Was sind eure Theorien? Was haut ihr so raus? Und ich finde, eine Person, die es wirklich gut verstanden hat, auch so ein bisschen den Duktus unserer Sendung, unseren Humor. Unserer Sendung. Der Hitmontag. Im WDR5-Radio hört. Der wirklich geschrieben hat. Und zwar Matthias, guter Freund der Sendung, schreibt uns, ich stimme nicht mit der Meinung von Florentin überein, dass Vergewaltigungen schon bei vielen beim Einstieg in die Armee Motivationsanreize sind. Erstens setzt man voraus, dass die meisten nur durch moralischen Druck der Gesellschaft nicht ständig vergewaltigen und nur ein Ventil suchen. Zweitens haben die allgemeinen Männer, überhaupt keine Wahl, da sie zum Beispiel durch den Heerbann oder Wehrpflicht automatisch mit dem Krieg ziehen müssen. Ich glaube eher, kommt es im Krieg durch einschneidende Erlebnisse bzw. extreme Stresssituationen zu einer Verkümmerung des moralischen Gefüges bzw. der gesamten Psyche. Er führt dann noch ein Zitat an, das nochmal ein bisschen das Gesagte unterstreichen soll. Und in der Tat, ein Einzelexzess ist Song Mai keineswegs. Es gibt ähnliche Fälle und publiziert sie auch so. Eine 5-Mann-Patrouille der 1. Luftkavalleriedivision sollte im zentralvietnamesischen Hochland nach Partisanen spähen. Der Patrouillenführer hatte die Idee, ein Mädchen mitzunehmen für Spaß unterwegs. Als der Stoßtrupp abmarschierte... Das ist 1:1 die Gute-Nacht-Geschichte, die meine Mutter immer erzählt hat. Ja, also bitte spoiler nicht. Kennt er vielleicht. Also der Stoßtrupp abmarschierte, suchten die 5 im nächsten Dorf nach einem geeigneten Begleiterin. In einer Hütte fanden sie eine hübsche, etwa 18-jährige Vietnamesin, schlafend neben ihrer Mutter und der jüngeren Schwester. Die Soldaten schleppten das Mädchen mit sich. Einer ließ sie seinen Tornister tragen. Kleiner Fun-Fact nebenbei. Nachmittags in einer halbverfallenen Hütte. Sein Gameboy Color tragen. Nachmittags in einer halbverfallenen Hütte im Busch vergewaltigten 4 der 5 das Mädchen 1,5 Stunden. Kannst du das bitte aufhören, so emotionslos zu lesen? Beziehungsweise so super funny gerade. Der 5. Gib mir manchmal ein bisschen moralischen Unterton. Der 5. machte nicht mit. Ihm drohten die Kameraden, sein Name werde demnächst auf der Gefallenenliste stehen. Am nächsten Tag beschloss derselbe Trupp, sich das Mädchen zu entledigen. Einer, er war 22, versuchte sie mit einem Jagdmesser zu erdolchen. Halbtot kroch das Opfer in die Büsche. Darauf schoss ihr der Messermann. Nein, du kannst nicht immer beim Messermann lachen. Eine Salve aus seiner M16 in den Kopf. Grinsend fragte er die Kameraden, ob einer den Goldzahn aus dem Unterkiefer des Mädchen haben wolle. So, also das sind auf jeden Fall so Stories, die wir auf jeden Fall immer gerne brauchen für den Podcast. Comedy Podcast. Leute, whoop! UPDPU, wir haben die guten Stories, wir haben die lustigen. Gags. Also zeigt auf jeden Fall. Zeigt uns eurer Freundin, während ihr euch im Bett befindet. Ihr habt nichts zu befürchten, keine Angst. Also da hat auf jeden Fall jemand verstanden, wie es geht. Ja, irgendwer da draußen Hallo. Will unbedingt den Podcast gerade stattfinden. Jetzt machen wir das Fenster mal zu hier. Wir nehmen gerade auf, Friederike. Wir wollen aber die Natur noch ein bisschen hören. Diese Scheiße jetzt hier, ey. Scheiße. Nein, du musst jetzt nicht alles hier... Die Roller muss ich auch noch runter machen. So schlimm ist auch nicht. Naja, wie gesagt. Also, aber ich finde seine These ganz gut und interessant. Kann man sich jetzt ein bisschen ärgern, dass ich mich da nicht mehr echauffiert habe drüber, weil das ist natürlich völliger Quatsch, den du da behauptet hast. Das habe ich auch. Aber in einem humoristischen Kontext ja auch gesagt. Oder war das schon ernst gemeint? Das war durchaus ernst gemeint. Ich finde, er hat schon recht. Also du setzt ja wirklich voraus, dass das alleine, weil es in der Gesellschaft verpönt ist, so vergewaltigen. Macht man nicht. Soll man nicht. Stefan, hallo, Autoritätsgesellschaft. Dass man es deswegen nicht macht. Da hat er natürlich vollkommen recht, der Junge. Wie heißt er? Hier Matthias. Matthias. Ja. Gute Arbeit, Matthias. Super Beitrag. Okay. Ja, schickt uns weiter eure Thesen. Jemand hat eine Frage geschickt, habe ich noch im Kopf, dass er sich fragt, warum, ob die Erde immer das Gewicht behält. Auch wenn wir jetzt einen Satelliten ins All schicken und wiederum Meteoriten auf die Erde kommen. Wobei man sagen könnte, damals, als die Dinosaurier, die haben ja jetzt keine Satelliten, glaube ich, ins All geschickt, dass da auch schon Meteoriten auf die Erde eingeschlagen sind und das Gewicht der Erde dadurch immer zugenehmen müsste, eigentlich. Aber Masse ist ja Energie. Wissen wir ja. Das heißt, auf der Erde wird ja relativ viel Energie verbraucht. Ne? Also wenn du mit deinem Auto von Ort A zu Ort B fährst, dann wird Energie verbraucht. Für das Erstellen eines Satelliten wird auch Energie verbraucht. Das heißt, im Grunde wird Masse verbraucht. Ja. Ja, Benzin wird verbrannt, Rohstoffe werden verbrannt, ja. Masse wird aufgelöst zur Energie. Die Energie wird genutzt von uns dummen Menschen, die sagen wollen, oh, hier ist so kalt. Und dann die Heizung anmachen. Das heißt, wir zehren die Erde immer weiter auf. Dadurch, die Erde wird leichter, weil wir Energie verbrauchen. So leicht, dass sie steigt. Irgendwann in die Luft fliegt. Dass sie irgendwann beginnt zu steigen. Ja. Einfach. Gerne mit geschehen. Mit Physikfragen wir kommen wir hier nicht weiter. Gerne. Kein Problem. Also ihr könnt uns auch nicht irgendwie aus der Reserve locken mit solchem scheiß Physik-Grundkursfragen. Ey, Physik ist überhaupt kein das fucking ist überhaupt, Stress Das ist uns, überhaupt Alter, gar ey. Kein Problem. Ein Mann, nachgedacht, kurz, rausgehauen, easy, ey. Stell uns mal was zum Thema Beziehung oder so. Da haben wir keine Ahnung. Da sind wir wirklich erbärmlich untererfahren, Alter. Und in der nächsten Stunde mit Flowstar und dem Stefan. Wir können durchaus mal Beziehungstipps geben. Ich finde das gar nicht so abwegig eigentlich. Okay, hier haben wir auch schon unseren ersten Anrufer. Wen haben wir in der Leitung? Hallo, hier ist die Caroline. Ich klinge so ziemlich genauso wie der Igel. Hey, und so ziemlich genauso wie eine andere Figur. Das stimmt. Was hast du denn für eine Beziehungsfrage hier im Love Radio? 64. Also ich, 69, Entschuldigung. Habe jetzt so einen Typen kennengelernt auf so einer coolen Party und ja, wir treffen uns ab und zu. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie schon was Ernstes ist, aber wir haben irgendwie eine tolle Zeit und wir verstehen uns gut. Und jetzt weiß ich nicht. Ich bin schon ein bisschen überfragt an der Stelle, muss ich sagen. Was ist eine Party? 17 Fragen haben sich mir aufgetan. Okay. Was verstehst du genau an einer Party? Menschenansammlung größer oder kleiner 5? Nee, es war so eine Jever-Werbung, wo wir irgendwie so ganz lässig okay. auf so einem Haus sich weitere 5 Fragen aufgetan in meinem Kopf. Ich will es an der Stelle gerne unterbrechen. Was haben wir noch für einen Anrufer in der Leitung? Hallo, hier ist der Bernd. Nein, das tut mir leid, ich kann einfach schon. Wow, Impro-Star. Ja, servus, Christi noch. Nein, ich kann einfach nicht die Stimme hören und ein bisschen tiefer machen. Mehr funktioniert nicht. Du nee, hast hallo. Mal tiefer gemacht. Du hast einfach gesprochen, wie du es sonst aussprichst. Ja, hallo, hier ist Jakob. Jakob, ich begrüße dich. Hey, Jakob. Hallo, Stefan. Entschuldigung, ich hab noch nie bei sowas angerufen, obwohl ich mir gar nicht hundertprozentig sicher bin, ich jetzt bei Fox oder bei Dreisat gelandet? Weil es du bist bei Love 69 tatsächlich. Love 69, okay, alles klar. Mit Stefan Thiese und Florentin Will. Ja, hi, was geht? Ich habe eine Frage. Und zwar, ich bin jetzt seit neuerdings mit so einer coolen Frau zusammen. Und ja, die Sache ist die, ich habe mir überlegt, ab wann es denn okay ist, dass man die Frau als Bildschirmhintergrund auf seinem Handy hat, weil man ein Foto davon hat. Ich weiß nicht, wir sind jetzt seit ungefähr 3 Wochen unterwegs, wir treffen uns so ein paar Mal. Erstmal Glückwunsch zu der ganzen Geschichte schon mal bis dato. Ja, danke. Hat sie dir ein Foto geschickt denn schon, was du als Hintergrundbild benutzen könntest? Ich habe das mal so scherzhaft gesagt in einer Konversation, so, oh, ich habe ja so ein doofes Hintergrundfoto irgendwie von diesem Holocaust-Mahnmal und so, das muss weg und so. Und dann meinte sie so, ja, ich kann dir was schicken, so, ja, toll, dann können wir endlich mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, weil du bist ja nie da und immer bist du immer mit deinem Hubschrauber das unterwegs, klingt, seitdem du deinen Hubschrauberkurs gemacht hast. Wie läuft's denn so? Läuft's gut? Ich finde es geil, sie ist irgendwie total unanstrengend irgendwie und das ist irgendwie eine echt total geile Atmosphäre irgendwie und ihre Schwester ist ganz heiß. Aber ich habe mir überlegt, ist es angebracht, ihr Foto als Bildschirmhintergrund zu machen? Wann ist es, weil es kann auch ein bisschen creepy sein. Ich weiß nicht, wann hast du denn das? Also wie lange ja, warst gut, du denn? Ja gut, das würde ich jetzt nicht als Maßstab nehmen. Das ist natürlich ja, aber in deiner letzten Beziehung. Also ja, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie lange das jetzt war. Das ist ja auch, ich glaube, das ging relativ zügig. Ich meine, ich hab gar kein Handy an der Stelle. Auch, muss aber ich mal, was ist denn dein Bildschirmhintergrund? Ich habe kein Handy tatsächlich. Ich hatte auch noch nie ein Fotoapparat. Ich habe ich höre dich auch gar nicht mehr ganz gut. Bist du gerade im Tunnel oder so unterwegs? Ui, wir hören ihn gar aber nicht wie mehr. Sahen, Bernd, wie wo bist du denn, Jakob? Ich weiß nicht mehr. Wie sahen deine letzte Freundin aus? Oh, jetzt höre ich dich leider wieder. Hatte wie Frauen aussehen, also schön glattes Gesicht. Ah, geil. Das ist immer, so immer gut, große Manga-Augen. Manga-Augen? Ja, jetzt höre ich dich wieder nicht mehr gut. Hallo? Tut. Ich höre kein Tut, ehrlich gesagt. Ich hab, tut. Wie bitte? Nee, also was sagst du? Nach 3 Wochen, Kumpel, Bro, was sagst du? Nach 3 Wochen ist es okay oder ist es creepy oder ist es eher so ein Upturn? Ist 3 Wochen. Lohnt die? 3 Wochen. Was? Gib mal einfach Daumen hoch oder runter. Winzel einmal ins Ja und 2 Mal für Nein. Ja, ist okay. 3 Wochen ist klar. Also klar, kein Problem. Ich bin mir nicht sicher irgendwie. 3 Wochen ist nicht genug. Ciao, Jakob. Mach's okay, gut. Cool. Bis zum nächsten Mal. Danke, Mann. Tschüss. Hey, mach's gut, Bro. Ciao. Ist der Sketch jetzt vorbei oder machen wir noch einen Anrufer? Wir müssen noch mindestens 7 Anrufer machen. So steht's im Spotify-Vertrag. So steht's auf So mache ich Impro in meinem Podcast.org. Dingelingelingeling. Tropical Island. Tropical Island. Diese Woche ist eine Menge passiert, meine Damen und Herren. Und die werden es wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, was in der Presse so passiert ist. Denn sie waren wahrscheinlich am Baggersee, haben sich schön die Sonne auf die Haut britzeln lassen. Oder im örtlichen Freibad. Schön auf der chlorverseuchten Wiese gelegen. Guck mal, ich spring vom Dreier. Yeah. Hey, wem soll ich noch eine Wiener mitbringen? Geil, hey, die schnorchelt, aber nicht im Becken. Tö. Und deswegen hauen wir für euch einfach nochmal die 26 besten Themen der Woche raus. Was war so los in Kultur, Umwelt und Sport? Stefan, was war deine erste News? Worauf hast du es ja, was hast mega, du gesehen diese Woche? Mega spannend. Es kommen 72 neue Emojis demnächst in unsere kleinen Kastengeräte, die wir in unseren Hosen tragen. 72, endlich darunter auch der Bacon-Smiley und endlich der Avocado-Smiley. Wow, endlich Avocado. Wie macht der Bacon in der Pfanne? Ja, endlich können wir auch unsere coolen Leute irgendwie mal ein schönes Bacon-Frühstück auf welchen Emoji freust du dich am meisten? Am meisten freue ich mich, denke ich, auf den Emoji, der den kleinen Finger rausstreckt und den Daumen rausstreckt. Du meinst das Telefon? Das Telefon, aber was man nach vorne macht, so, was man dann shaket, so ein bisschen, um zu sagen, hey, ich bin ein cooler Typ, mit mir ist alles möglich, ich kann Dinge mit meinen Händen machen, die ich für unvorstellbar halte. Aber ist es nicht so der Grüße vom Sägewerk? Weiß ich nicht. Genau. Florentin, was hast du für ein Thema rausgefunden? Diese Woche kam raus, Blowjobs sind evolutionär sinnvoll. Wupp, wupp, wer hat das rausgefunden? Der nerdy Wissenschaftler, der endlich mal flachgelegt werden wollte? Oder wer ja, das sollte die Pointe am Ende des Bits sein. Du hast ja schon zu früh gekommen. Das steht dir gut. Wupp, wupp, wupp, wupp. Was haben wir noch rausgefunden? Was ist das für eine Rubrik gerade? Weiß ich nicht. So eine aufgepeitschte Tropical Island war nie so. Nee, aber ich weiß auch nicht. So eine aufgepeitschte News-Rubrik. Was hat der Stefanista noch für geile News aus der Welt? Wow. Wupp, wupp, wupp, wupp. Es ist warm geworden. Hot, hot, hot, hot, hot. Die Hitze strömt uns in die Gefäße. Der Schweiß läuft uns aus den Augen. Wir wissen nicht genau. Wow, wird es noch wärmer? Wird es kühler? Wie ziehen wir uns morgens an? Fragen wir doch einfach mal die Wetter-App. Morgen 28 Grad, 28 Grad, okay. Das war deine News, dass es warm ist? Welche Tipps hast du? Wir gehen in die Service-Rubrik. Und jetzt die Service-Rubrik. Dim, dim, dim. Dim dim dim dim dim dim dim dim dim dim. Wie hat man sich nie Gedanken gemacht, was ein cooles deutsches Wort für Service sein könnte? Vielleicht Dienstleistung ist ein bisschen sperrig. Service. Ah, okay. Oh, langer Jingle. Was tust du gegen Schwitzen im Bett? Okay, ich lass mich auf die Frage ein. Na, es wird immer heißer. Viele Leute haben Probleme zu schlafen, wenn es so heiß ist. Ich habe direkt die über meinem klebt auf der Haut. Es ist unangenehm. Unangenehm. Ich hab erstmal oben über meinem Bett direkt ein Fenster. Immer auf, die ganze Nacht, dass eine steife Brise durchs Zimmer weht. Dann habe ich eine sehr dünne Bettdecke, die, und jetzt kommt's, tatsächlich auch von der NASA benutzt wird. Stand auf der Bettdecke drauf. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass deine Benjamin-Blümchen-Bettdecke auch von der NASA verwendet wird. Das ist nur das Bettlaken. Das ist nur da drüber. Das ist nicht die Decke. Die wurde von der NASA, Adidas und anderen fragwürdigen Marken, die nicht in Verbindung stehen, konstruiert. Und die hält einen kalt. Die hält einen. Jetzt hätte ich fast versprochen. Die hält einen. Jedenfalls ist es so, dass die selten zu warm ist. Du kannst normal reden, ne? Du bist hier nicht unter Eid oder so. Du kannst ganz normal. Naja, erzählen. Die Marke, die hat schon so ein paar Wünsche geäußert, wie wir sie jetzt im Podcast darstellen. Deswegen, welche Marke denn? Centerstar, glaube ich. Centerstar. Oh. Und die bringen sehr gute Bettdecken raus. An der Stelle ein großes Lob an die Jungs von Centerstar. Die Jungs und Mädels von Centerstar. Und tatsächlich hilft das echt. Das ist eine sehr dünne Bettdecke. Und die wird wirklich von Astronauten benutzt, da draußen. Geil. Ich erinnere mich gerade nochmal. Ich hatte mal ein Bett mit so einem Dachfenster, wo man dann im Bett liegen konnte und dann so auf die, wow, in die Sterne schauen konnte. Auf die Sterne schauen konnte. Richtig geil. Und einmal lag ich nachts in meinem Bett und ich glaube, ich habe noch in meinem Leben noch nie so sehr gelacht. Und jetzt die Frage, ja. Weil die Sterne einen Penis ergeben haben, also ein Bullshit. Nee, ich lag da und guck in die Sterne und denke mir, ach Mensch, die nette Franziska, die mit mir mal vielleicht ein Eis essen gehen würde. Oder vielleicht zumindest. Und plötzlich kommt Franziskas Gesicht, die ganze Zeit dich gestalkt hat, auf dem Hausdach lag. Fast. Es war meine Katze. Meine Katze war auf dem Hausdach und guckte rein in den Haus. Aus dem Nichts einfach. So, kommt die musste, Katze. Und die dachte irgendwie, ich hätte einen Herzanfall wahrscheinlich. Ich dachte überhaupt nicht, sie ist stodum. Aber diese, ich habe so, ne? Gelacht einfach. Es war so unfassbar. Du liegst aus dem Nichts, gehört sich so ein Katzenkopf. So von der Seite, so was ist denn hier drin? Ja. Also, das war echt sehr lustig. Gibt es ja auch viele Videos von Katzen, die irgendwie, wo eine Frau sich beim Yoga filmen, beim Yoga machen filmt. Was für Videos schaust du an? Wie eine Frau Yoga macht. Wurde mir rechts angeboten bei YouTube. Und dann sieht man halt, wie eine Katze direkt sich einfach vor die Kamera stellt. Und einfach die meiste Zeit sieht man nur die Katze. Und die Kamera auch umwirft. Die Kamera umwirft, einfach. Genau, richtig. Aber das ist schon krass, da muss man echt mal, das ist sowieso interessant. Ich habe eine WG-Katze und da denke ich mir oft so, was rafft die oder was rafft die nicht? Zum Beispiel, also was wir oft machen, die Katze und ich liege in meinem Bett, nackt, aber unter der Bettdecke. Und dann, sag ich mal, spiele ich so ein bisschen mit der Oberfläche der Bettdecke und dann dreht die Katze komplett durch und jagt dann irgendwie, was auch immer unter der Bettdecke ist. Und da weiß ich immer nicht genau, rafft die Katze, dass das jetzt ich bin oder denkt die, das wäre wirklich jetzt ein anderes Wesen unter der Bettdecke? Ja. Oder also auch wenn man diese Angel mit der Maus hinten dran, mit diesem Fellknäuel hat und die dann so hin und her scheuchen kann und die das immer jagt und der Schnur jagt und man das immer wegzieht. Denkt die wirklich, das wäre eine Maus oder so ein Tier? Oder denkt die einfach, wow, der spielt mit mir, weil Kinder sind ja auch nicht blöd. Ja, vor allem, also ich meine, ein Tier ist schon, zwar schon ziemlich dumm, anderes Thema, aber die haben ja schon, die haben ja schon so ein generelles Konzept des Spielens. Also auch wenn sie mit ihren Geschwistern spielen, dann beißen die ja nicht wirklich zu und kratzen nicht wirklich, sondern tun nur so. Also die haben schon ein Konzept des Spielens. Und wenn ich dann, wenn die das dann fassen, was auch immer unter der Bettdecke ist, dann kratzen die da auch nicht rein und beißen und so. Sondern die checken das dann, glaube ich, schon. Wir reden schon von einem Penis unter der Bettdecke jetzt, oder? Nein. Habe ich die ganze Zeit gedacht, mega widerliches Bit gerade in meinem Kopf. Nein. Oh, lass es endlich enden, denke ich mir die ganze Zeit. Wann ist endlich das Thema vorbei? Ach Gott, fick dich doch. Nein. Nee, hast schon recht. Lass uns mal einen Katzenwissenschaftler einladen. Hier ist Dr. Miau, der Katzenwissenschaftler, der sich seit 14 Stunden mit Katzen beschäftigt. Herzlich willkommen, sehr begrüßt. Hi, herzlich willkommen. Hallo, erstmal schön willkommen. Sind Sie gut reingekommen? Ja, ins Jahr der Katze, meinen Sie. Wie bitte? Ins Jahr der Katze, meinen Sie. Ist jetzt in China, Jahr der Katze. Ach wirklich? 2016 ist das Jahr der Katze? Weiß ich nicht genau. Ich habe den Wikipedia-Artikel gestern gelesen. Kann sein, dass es 1938 war. Kann auch jetzt sein. Aha. Aber es ist jedenfalls mal Jahr der Katze, ja. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit Katzen zu beschäftigen? Also, gestern. Ich bin aber auf zufälligen Wikipedia-Artikel geklickt und dann kam das plötzlich. Katze? Ja. Ich fand es cooler als zum Beispiel das Militär-U-Boot 83 aus der russischen Sowjetunion-Zeit. Im Gegensatz zur belgischen Sowjetunion, genau. Die in den 80er Jahren Konkurrenz die Sowjetunionszeit aus Sicht der Russen, genau. Aus Sicht von Andorranern. Ja, aber warum genau Katzen? Also was fasziniert Sie so sehr daran, dass Sie sich so in dieses Thema reingesteigert haben? Ja, die Augen sind also faszinierend, dass sie so einen Schlitz haben, der von oben nach unten geht. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja, das ist ziemlich crazy. Wie viele Beine haben denn Katzen? 6. 4. Zählt der Schwanz mit als 5? Ich lege mich fest, 4. 4 ist richtig. Yes. Warum haben denn Katzen einen Schwanz eigentlich? Um auszugleichen, dass sie in Kurven schnell das Gewicht verlagern müssen, um die Kurve zu erwischen. Dann gleichen sie mit dem Schwanz die Bewegungen aus. Das, ja, genau wie das Geparden machen oder andere Raubkatzen. Oder Zeparden. Ist es hier noch der Wissenschaftspodcast? Oder wie bitte? Ist es hier noch der Wissenschafts-? Nee, das ist der Kinderkanal. Wir wollen es auch so ein bisschen lustiger machen. Viele Kinder haben ja Katzen zu Hause und fragen sich immer so, wie soll man mit Katzen umgehen? Viele Katzen haben da Probleme mit der Lautstärke, mit dem Licht. Was würden Sie denn so sagen, was sind denn so die 416 Tipps, wie muss man mit einer Katze umgehen, dass man der das Leben auch nicht allzu schwer macht? Möglichst neutral. Also das Haus sollte möglichst durchschnittlich aussehen. Mit dem durchschnittlichen Katzenspielzeug nicht zu viel, nicht zu wenig, sage ich immer. Wie viel ist das ungefähr? Wie viel Katzenspielzeug pro Katze? Also pro Bein? Also ein Katzenbaum, Kratzbaum. Katzenbaum? Ja, also was man, so Entscheidungen, die man normalerweise fällen würde. Das sind die richtigen Entscheidungen. Weil es ist das Erste, woran man denkt. Wenn man sagt, oh, will ich jetzt eine Katze kaufen, dann würde ich mir ja auch, Katzenfutter zum Beispiel. Oft ist das Erste, was man denkt, das ist die richtige Entscheidung für Katzen. Mhm. Kann ich kurz Werbung machen für mein Privatprojekt? Ich habe jetzt eine Band, die Tollkühnen 3. Wir machen Punkrock auf Deutsch. Wir haben jetzt bald ein Konzert am Donnerstag. Und bislang hat nur die Moni zugesagt. Ja, ich will mal ganz kurz über das Thema okay. Nachtsicht sprechen. Bei Katzen sagt man ja oft nach. Also geht zumindest als Gerücht um, dass die in der Nacht sehen können. Das weiß ich nicht genau. Wie gesagt, die Tollkühnen 3, wir haben neue Songs im Petto jetzt. Wir fangen an um 20 Uhr im Jugendfreizeitzentrum Herne. Und da haben wir jetzt auch ein paar Überraschungen auf Lager, würde ich sagen. Der Tommy, Gitarrist aus der befreundeten Band, ist zum ersten Mal, macht bei uns mit. Mhm. Und wie gesagt, also es ist auch der eigenen Soundmann da, der uns auch jetzt endlich mal gut klingt. Und das wird schon toll, glaube ich. Ja. Spielen 13 Songs. Haben Sie denn selber eine Katze auch? Ich mag Katzen eigentlich gar nicht so gern. Ich habe einen Leguan. Wie heißt der? Bernd. Ich warte noch auf eine Schlusspointe, damit das Bit zu Ende sein kann. Aber Bernd war okay, von daher. Das war Ciao, Professor das Dr. War, Miau. Das war Stefan Dietze als der Katzenprofessor und Florentin Will als überforderter Radiomoderator. Rob, das war ein super Sketch. Das war geht so. Wir wollen mehr davon. Nein, wir wollen weniger davon. patreon.com/das Podcast-UFO viel mehr spenden, um noch mehr Hörspiele zu bekommen. Das Fenster. La Vendetta. Ich muss an meine Französisch-Klausur denken. Also was man teilweise für einen Schwachsinn erzählt. Aber irgendwann, Französisch war bei mir irgendwann der Knackpunkt. Ich war immer sehr schlecht in Französisch, aber ich habe immer auch schlechte Noten bekommen und das fand ich unfair. Ich dachte mir, ich bin lieber schlecht und kriege trotzdem gute Noten. Das war meine Idee. Und dann dachte ich mir, das Einzige, was Version A von Version B unterscheidet, ist das Selbstbewusstsein. Wenn du einfach irgendwann sagst, ich denke, ich kann Französisch sprechen und meldest dich und laberst einfach mit dem Französisch, was du so denkst, das richtig ist, dann denkt der Lehrer auch so, okay, cool, der beteiligt sich, ist immer eben dabei und die anderen machen das gar nicht und so und versuchen da immer Sachen rauszumachen, dann kriegt ihr auf jeden Fall gute Noten. Deswegen Motivation ist, glaube ich, aber wirklich ein großer Punkt. Also. Ist, glaube ich, wirklich so. Und einfach jeder Lehrer freut sich, wenn bei der Frage irgendwie Voulez-vous coucher avec moi? Irgendwie jemand Leute in sich Fake, melden. In einem Fake Spanisch, dann anfängt den Scheiß. Und bei direkt seine Magdalene, Zigarette raus. Du darfst sie nicht rauchen, Florentin. Du kannst nicht einfach anmachen. Mit dem Rotwein. Was ist, nimmt das Piano her? Du kannst nicht einfach einen Chanson, die rauchen spielen. Mit so einer Kapitulationsfahne einfach so die ganzen Klischees. Und da habe ich irgendwann auch angefangen, ich weiß noch genau. Und dann wollte ich irgendwann mal erzählen, da gab es so Prüfungen, wo man dann so Diskussionsthemen hatte, wo man irgendwie so Sachen diskutieren sollte. Und dann sollte jeder so sein Endplagiat, ach Mann, ey, sein... Es kann auch in alle Richtungen gehen, die Geschichte. Ich bin ganz wie heißt es beim Gerichtssaal, das letzte Statement? Plädoyer halten. Und dann sollte ich mein Plädoyer halten. Und dann wollte gut, dass es am ersten französisch klingenden Wort der Geschichte scheitert, gerade die Geschichte über Französisch. Und dann wollte ich, dann ist mir das Wort für überall nicht eingefallen. Ich wollte es aber verwenden. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man das umschreiben? Ich hab mich auch mega in meinem Kabel verheddert. Ich weiß auch gar nicht, was los ist. Du schwitzt selbst gerade aus den Ohren. Was ist denn hier eigentlich los? Ich bin mega nervös gerade, ich weiß gar nicht warum. Aber auf jeden Fall habe ich versucht, den Begriff überall zu umschreiben. Und dann wollte ich sowas schreiben wie, wenn man nur aus dem Fenster schaut, ist es überall. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, es ging um, was weiß ich, Jugendliche, die Angst vor der Zukunft haben oder so. Und dann wollte ich, ist mir eben überall nicht eingefallen. Und dann habe ich aber das Wort für Fenster, ist mir auch nicht eingefallen. Habe ich einfach in der Not, weil der Satz schon so weit fortgeschritten war, habe ich einfach irgendein Wort gesagt. Ich weiß nicht mehr genau welches, Minestro. Aber auf jeden Fall heißt es Ofen. Und dann einmal, wenn man, habe ich gesagt, wenn man mal aus dem Ofen schaut, dann sieht man überall, und das weiß ich noch genau, wo ich alle drei... Oder Elternabend, wir machen uns ein bisschen Sorgen um die Gesundheit ihres Sohnes. Wo wirklich alle drei betreuenden Lehrer mich gleichzeitig so Stirn runzeln, so, wovon zur Hölle redet der? Aber das ist auch so, weil wenn man das so relativ selbstbewusst einfach von sich gibt, so, ja, mein Gott, Leute, wenn ihr einfach ein bisschen auf den Ofen schaut, dann wisst ihr selber, dass das ein riesiges Problem ist. Einfach, das geht dann auch manchmal unter. Bei mir ist es oft so, ich könnte mir Vokabeln nicht gut merken, aber Songtexte sehr gut. Und ich habe sehr oft einfach Songtexte bei Englischklausuren zitiert. Einfach so, und die waren kontinuierlich, waren die unterstrengelt mit so diesem Strich, diesem wütenden Strich und dann Ausdruck, dieses A für Ausdruck dahinter. Achso, weiß ich nicht, ja. Weil es keinen Sinn mehr gibt. Nicht Sinn. Ja, weil es halt einfach so eine lyrische Sprache ist. Ja. Und man einfach so einen Unfall beschreiben sollte, wie es passieren konnte. Und dann steht da einfach, ja... Das ist, man, so ein Steck, die Sprache, die man benutzt, wird taub. Und so eine Scheiße halt, was man mal in irgendwelchen Songs gehört hat. I'm just a poor boy from a poor family. My name is Stefan. The Beelzebub has a devil put aside for me. For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. For he's a... Du musst das nicht alles dreimal schreiben, so, das reicht schon. My love is brilliant, my love is pure, I saw an angel, oh, that I'm sure. All the single ladies, all the single Gezeichnet ladies. Stefan. James Blunt, okay. Hören Sie nun eine fantastische Reizwortgeschichte von Stefan Tibi Titze. Seine Reizwörter sind Kissenschlag. Ganz kurz, ich habe überlegt, TJ Miller ist ja einfach cool. Der könnte einfach seine coolen Vornamen benutzen, weil du mich gerade Stefan Tibi Titze genannt hast. Ja. Ich habe überlegt, meine beiden Vornamen zu benutzen und dann Titze wie TJ Miller, weil es einfach cool klingt. Oder Louis C.K., aber es wäre bei mir SM Titze. Danke an der Stelle. SM. Wow, man auch mal sagen musste, dass wir sind dann nach New York geflogen und auf der Ticketübersicht, weil wir eine Gruppe die Tickets gebucht haben, in der Ticketübersicht stand Stefan und dann nur in Großbuchstaben Caps. Michael und dann Titze wieder normal. Einfach alle normalen Namen normal, nur bei Stefan, Michael. Aber kann man Titze, das machen? Einfach unglaublich. Kann man Kinder in Caps benennen? Einfach nur? Ich glaube, das Johann! Ja, ich glaube, das geht. Du kannst ja auch das so Leadspeaks und Nummern einbauen oder Ausrufezeichen. Einfach ein Ausrufezeichen. Lisa! Ja, so eine Regieanweisung. Betritt den Raum. Lisa, Marie. Ab. Ja, finde ich nicht schlecht. Reizwortgeschichte. Reizwortgeschichte. Hören Sie nun die fantastische Reizwortgeschichte von SMT. Stefan Tietze. Seine Reizworte lauten Kissenschlacht, Pfirsich und Burg. Es war einmal die Geschichte der Pfirsichprinzessin. Zählt das schon in der Überschrift eigentlich? Ja. Muss ich es nochmal aufgreifen? Ich glaube, es wird schwierig, die Geschichte zu erzählen, ohne die Prinzessin nochmal zu erwähnen, aber go for it. Es war einmal die Pfirsichprinzessin. Sie lebte in ihrer einsamen Burg im höchsten Zimmer, das jemals jemand zu erreichen versucht hatte. Ein einsamer Ritter betrat die Burg. Warum sind alle einsam in der Welt? Weil damit sie dann noch einen Anreiz haben, nicht zusammenzukommen vielleicht. Ist das auch im Text? Steht das dann auch im Text? Ja, also, wütend, in Caps. Sorry. Der einsame Ritter betritt den Raum. Er hatte sich auf Tinder mit der einsamen Prinzessin verabredet. Das waren beides Nutzernamen bei Knuddels. Einsamer Ritter, einsame Prinzessin. Dachte sie, what? Wir haben uns genau gleich genannt. Wohnst du auch in Osnabrück? Ja, komm, ich komme einfach vorbei. Er betritt das Haus der einsamen Prinzessin und dann glaubt er nicht, was er sieht. Die einsame Prinzessin ist mit seinem besten Freund gerade mitten zugange. Er glaubt seinen Augen nicht. Das darf doch nicht sein. Die beiden jetzt oder was? Und die beiden waren einfach in der heftigsten Kissenschlacht, die er jemals gesehen hat. Die Federn flogen nur so um den Raum herum, landeten sogar auf dem Boden. Und dann hat er gesagt, hey, kann ich auffällt auch mitmachen? Ich meine, wir haben uns einfach verabredet. Warum machen wir die Kissenschlacht nicht? Woraufhin sie sagte, ja, kein Problem. Ist halt, kannst gern mitmachen. Das brauchst du dich nicht so jetzt da aufregen drüber. Wohin er mitmachte und die drei, wenn sie nicht gestorben sind, dann schlagen sie noch heute mit Kissen um sich. Oder es kam vielleicht sogar zu einer Küssenschlacht. Das wäre lächerlich. Das wäre total absurd. Ich finde es auch so gut wie den Boden, als hättest du noch so ein awkward Reizwort. Und eine Feder fiel sogar auf einen Gärtner. Den Kleiderschrank. Ende. Einfach so. Was? Bei einem Boden liegenden Säbel. Ja, sehr gut, Stefan. Die Reizwortgeschichte. Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Von Florentin Benedict Bill. Seine Reizwörter sind Kabelsalat, Photosynthese und Chloroform. Bitte was. Wir tauchen ein. Wir sehen den Mars. Also das Restaurant Mars. Nicht den Planeten. Macht euch nicht lächerlich. In dem Restaurant zugange Larry. Er sitzt, sein Blut wird abgedrückt von mehreren Ethernet-Kabeln, die um seinen Unterarm gewickelt wurden. Er ist in einer Pickel. Er ist in einer Pickel. Er hatte sich verfangen. Bei seinem Auftrag, den Spielautomaten, Spielomat 4000 zu reparieren, verheddete er sich in den Kabeln des Automates. Er war sozusagen gefangen in einem Kabelsalat. Yeah, da ist das Wort. Wie bitte? Da ist das Wort. Er dachte sich, Kabelsalat, das ist doch was für Vegetarier. Niemand hörte seinen schlechten Gag und trotzdem lachte das gesamte Restaurant laut auf. Gegessen wurde nur Salat. Und er dachte über Photosynthese nach und dachte sich, meine Herren, das ist echt ein krasser Scheiß, dass die nur mit ihrem grünen Kram da irgendwie so ein Zeug rumdödeln müssen. Und dann dachte er noch weiter nach über andere Sachen. Wurde ihm aber schlagartig klar, dass er gar nicht mehr genau wusste, was das dritte Reizwort war. Und dann auch noch ein bisschen nachgedacht, sich kurz überlegt. Chloroform. Genau, hat sich kurz überlegt, wie er das jetzt am besten machen sollte, dieses Wort einzubauen. Und dann sagt er, mein Gott, ich müsste echt mal wieder ein bisschen in Form kommen. Am besten im Schwimmbad. Chloroform. Bitches. Ja. The end. Aber ich habe auch überlegt, wenn du mir kurz mal drei Reizwörter geben könntest. Einfach mal irgendwelche drei Wörter. Facebook, Zwiebel und Nebukadnezar. Ja, wenn du einfach anfängst, die Geschichte mit Bernd saß in seinem Zimmer. Bernd dachte darüber nach, wie er eine Reizwortgeschichte mit Nebukadnezar, Facebook und Zwiebel schreibt. Ja. Er kam zu keinem gescheiten Ergebnis. Das ist dann wieder Meta. Ja, darf man das machen, so eine Meta? Nein. So Meta-Shit? Steht dann aber, glaube ich, auch nicht in der Anforderung mit, hey du, herzlich willkommen zu deiner ersten Klausur. Heute musst du diese drei Reizwörter einbauen. Bitte mach kein fucking Meta-Shit. Steht da, glaube ich, nicht. Bitte so lass die vierte Wall so, wie sie ist, Bianca. Carina mit dem Herzchen über dem I. Geht, glaube ich, das würde funktionieren. Nicht. Wie du dich einfach so sexy mit deinem Schweißfleck da einfach an der Wand regelst. Das ist eigentlich sehr unangenehm gerade hier drin. Jetzt bist du oft in der Sauna? Wir haben heute ich bin sehr oft in der Sauna, ja. Wir haben heute echt einer Kollegin den ganzen Tag lang weiß gemacht, dass wir zusammen in die Sauna gehen, relativ häufig. Und die Kollegin hat es einfach akzeptiert. Hat sie ja, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, Leute davon zu überzeugen, weil das auch normale Menschen einfach machen. Okay. Meinem Kopf war es wahnsinnig lustig die ganze Zeit, dass ich wirklich dachte, dass wir jede Woche gemeinsam in die Sauna gehen. Wir sollten mal in die Sauna gehen zusammen. Ja, glaub, aber mit Handtuch um den Kopf. Ich bekomme heute ein Paket von DPD und ich will mal kurz einen Shoutout raushauen an die tollen, tollen Leute bei DPD und das tolle Engagement, was sie da wirklich an den Tag legen. Die schreiben einem vorher, wann das Paket kommt, genau, die Uhrzeit. Dann kann man auf einen Button klicken, wo man genau das Auto verfolgen kann, ortungsmäßig. Wo sieht man genau, wo das Auto ist, wann es bei dir ist. Du kannst vorher auch noch angeben, genau, wo die das Paket abstellen sollen, bei welchem Wunschnachbarn, wenn du nicht da bist. Du kriegst 24 Stunden vorher eine Mail, du kriegst eine Stunde vorher eine Mail. Ich finde das einen ganz tollen... Eine Mail. Du kriegst viel zu viele Mails. Das ist unterstrich tatsächlich die Wahl. Aber das ist schon sehr toll, wie die dich da heranführen, wie die dich darauf vorbereiten, dass du ein Paket bekommst. Das wäre so ein Ereignis, was man nur einmal im Leben hat. Also wenn man sich vorstellt, man macht einen Fallschirmsprung, man kriegt ganz viele Informationen darüber. Genauso lief es bei DPD, obwohl die einfach nur ein Paket liefern. Ja, in 3 Stunden. Ja, ist gut. Ich bin gespannt, was da passiert. Aber wie ist es bei dir? Also ich glaube, dass irgendwann mal die Jungs von DHL kommen bei mir und die ganze Wohnung ausräumen. Einfach die ganze Wohnung. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass die meisten Sachen nicht legal mir gehören. Weil wenn ein DHL-Bote kommt zu dir, die was bringt, wie unterschreibst du dann? Du kannst doch nicht wirklich mit deiner Unterschrift unterschreiben, oder? Nee, ich schreibe auch kleinen Ding. Ich mache einfach immer, das ist doch einfach, man hat doch jegliche Mühe aufgegeben, da seine richtige Unterschrift. Ja. Wenn die irgendwann sagen, Herr Tietze, das ist aber diese 58 Mal, die wir bei Ihnen waren das letzte Mal, ist aber nicht wirklich Ihre Unterschrift. Ne? Wir haben hier Ihre Unterschrift von Ihrer Kreditkarte. Ja. Das ist sie nicht. Das gehört alles gar nicht Ihnen. Und irgendwann räumen die einfach meine ganze Wohnung aus. Ja, vor allem auch, ich finde es auch immer in Supermärkten oder so albern, dass wenn man da irgendwie mit einer Karte bezahlt und die haben keinen so ein Tipp-Ding, sondern man muss unterschreiben, dann gucken die auch nochmal immer so auf die Karte. Oder ich musste sogar einmal extra nochmal meine Karte rausholen und ihr geben. Und dann guckt die, wo ich mir denke, wenn ich das jetzt fälschen wollte, meinst du nicht, ich habe mir kurz die Unterschrift angeguckt, die dreimal geübt und könnte die für dein unbelehrendes Auge jetzt fälschen oder was? Also ich was soll der große Sicherheits... Ich hatte bis vor einem Jahr die erste Karte, die ich jemals bekommen habe von der Sparkasse, wo ich einfach in großen Druckbuchstaben Stefan mit so einem umgedrehten N, weil ich noch nicht konnte, das N, einfach ganz falsch geschrieben habe. Und dann dachte ich mir oder immer, mit SCH. Und vor einem Jahr war das noch. Da haben die dann angefangen, die Karte anzugucken und dann, ja, unterschreiben Sie mal bitte. Und dann halten die Karte noch so und überprüfen das dann. Wo ich dann auch immer gestoppt habe, kurz gesagt habe, Sie werden jetzt nicht das Ergebnis vorfinden, was Sie sich wünschen. Das ist nicht meine Unterschrift. Das unterschreibe ich nicht mehr. Und dann weiß ich nicht, was Sie sehen wollten. Ob ich das N falsch rummache oder so, keine Ahnung. Ja, vor allem ist es ja sowieso so interessant, dass man auch auf seinem Ausweis im Alter von 16 irgendwie seine Unterschrift festlegen muss, die dann einfach mal für ein paar Jahre gilt. Ja, gilt dann. Wo ich habe eine Schreibschriftunterschrift. Was komisch ist, weil ich eine Schreibschrift nie benutze. Schrift. Außer deine Handschrift ist wirklich das Lächerlichste, was ich dir sage. Was soll das denn jetzt für ein Angriff hier von der Seite sein? Ja, mir gefällt deine Handschrift einfach nicht. Wollte ich dir mal sagen. Deine Handschrift nicht. Ja, es stört mich einfach. Wenn du im Autorenraum einfach mal Ideen nonchalant an die Wand schreibst, einfach. Ja. Dann geht bei den Kollegen aber das Augenrollen um, sag ich mal. Warum denn? Wir können das nicht leiden, Alter, wie du unterschreibst. Deine Handschrift ist einfach lächerlich. Aber warum? Was macht sie lächerlich? Ja, deine ganzen, diese kindlichen Kringel, diese I-Punkte, die du immer ausmalst und dann deine bescheuerten A's. Deine A's, die haben echt völlig einen Hau weg. Das ist echt unangenehm. Wie ist das, du mir hier so in den Rücken fällst, ehrlich gesagt? Nein, das ist schon sehr lange auf meiner Seele und ich würde es mir einfach mal aussprechen, dass mir immer klar Schiff machen. Aber die Handschrift ist ein Tor in die Seele, also das tut mir jetzt schon sehr intim weh. Ja, heißt bestimmt, wenn du das untersuchen lässt, wow, bist du mir ja kreativ und so ein Bullshit. Aber die Handschrift geht jedem im Autorenraum auf den Sack. Da kannst du jeden fragen. Okay, sorry. Du drängst dich immer so auf, dass du die Übersicht machst, wo man dann schreibt, Sendung 41, Sendung 42, Sendung 43. Du drängst dich immer so auf, aber wir wollen nicht immer deine Schrift da sehen. Und wir müssen erstmal Sendung 1 machen. Also und du hast die 42 vergessen. Und so schreibt man auch keine 4. Dieser Staffel 3 ist Sendung ausgefallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wir haben da eine große Geschichte drum gestrickt. Eigentlich lag es daran, weil Florentin die Nummerierung verkackt hat. Die Nummern vergessen halt einfach. Was kam nach 3? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr genau. 6. Ja. Ist schwierig. Nee, aber du hast recht. Mit deiner Geschichte vom Anfang, wo du erklärt hast, wie Photosynthese funktioniert. Ja, ich weiß ja nicht genau, wie du schneidest, aber ich sag einfach mal so ein paar Soundbites. Ja, das stimmt schon, Stefan. Nee, da gebe ich dir völlig recht. Ja, du hast recht. Danke, jetzt noch 3 Abmoderationen, dann haben wir schon. So, das war das Podcast-UFO für Folge 61, 62, 63, 64. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn das heißt, das Podcast-UFO hebt ab. Sehr gut. Stefan, heute habe ich mal eine Seite von dir gesehen, die ich nicht kannte. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil Stefan ist eigentlich so der Fels in der Brandung. Weißt du, auf den kann man sich verlassen. Der dicke, breite Schultern, auf die man viel bauen kann. Dicke, fette. Fette. Triefende, auch in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Schön. Aber heute kamen wir mal schön aus dem Netto. Ja, Stefan geht aus dem Netto und ab dann war ein anderer Mann. Ihm flog irgendwie ein Bündel Pollen in die Nase und er schnappte auch wirklich wütend nach diesem Pollen, als wollte er es dafür bestrafen, dass es existiert. Ich hab's gejagt, wie so ein Eichhörnchen, wenn es einen Ball sieht. Oder wie so, kennst du dieses Video von diesem Husky-Welpen, der eine Limone anleckt Und dann halt ist es total sauer und unangenehm und dann haut er mit seiner Pfote so auf die Limone drauf, als ob der die jetzt dafür bestrafen will, dass sie sauer ist. So, ey, was ist denn das für ein Scheiß gerade? Scheißkacke, ey, du scheiß gelbes Ding. Und das ist so die Logik auch von Stefan irgendwie. Das ist wahrscheinlich, Stefan, wenn er von einem Pfeil getroffen werden würde, dann würde er auf diesen Pfeil einschlagen und so, ey, was soll denn das, du tust mir weh. Wütend auf dich, dass du mich betäubst. Das Pfeil, so die eigentliche Quelle ist ihm nicht ganz klar. So das. Und genauso hat er heute auch auf die Pollen eingegangen. Ich finde es auch gut, dass die erste Verletzung, die dir einfällt, was mich betrifft, jemand ist der ein Pfeil. Das ist aber wahrscheinlich, ich glaube auch, am wahrscheinlichsten sterbe ich durch so einen Buschmensch, der mich in so einem Rohr, so einem Pfeilgiftfrosch-Ding. Aber das wäre doch das, der lustigste Tod. Man läuft so mit seinen Freunden ganz normal und plötzlich aus dem Nichts, zapp! Und du hast einen Pfeil im Herz und tot. Tot einfach. Und niemand weiß, was passiert ist. Und die Leute müssen sich einfach begraben. Ja, also man muss sagen, passt natürlich in dieses Nerdy-Opfer-Image, was ich mir langsam über Folgen aufgebaut habe, fälschlicherweise mit Marketing-Teams. Was du mit deinem Sixpack auch nicht mehr lange aufrechterhalten kannst. Muss ich sagen, ich habe ein riesen Allergieproblem, riesen Pollenproblem. Manifestierte sich damals im Zeltlager. Wir sind 5 Minuten da. Ich bin durch ein Roggenfeld gelaufen und den Rest des Feldlagers habe ich in der stabilen Seitenlage in Mitte des, quasi neben dem Lagerfeuer direkt, lag ich. Dann alle anderen hatten eine tolle Zeit. Wow, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich war da bewusstlos oder so. 3 Tage lang einfach. Es gibt noch ein Bild von mir irgendwo, wo ich auf so einem großen, diesen großen Campingstühle, diese unbequemen, wo man halt immer so ein Loch drin ist, wo man Bierflaschen reinmachen kann. Da wurde ich einfach drauf geparkt. Einfach so, aber auch so lieblos hingelegt. Man wurde mir irgendwas durch den Kopf gewickelt und so ein Scheiß und leicht darum. Das Bild suche ich euch nochmal raus. Alles Symbolbild. Aber ja, es ist draußen das lauteste Geräusch der Welt. Aber das finde ich so lustig. Stefan, der da irgendwie so gegen seinen Willen dann so auf Gruppenfotos auch irgendwie alle so happy und springen in die Luft. Und Pierce und Stefan so am Rand des Bildes. Völlig bewusst, es hängt so in einem, so einem Stuhl drin. Und dann auch so ein Fotoalbum, wo bei allen Events irgendwie Paris, Disneyland, irgendwie alle happy. Wuhu. Nur Stefan irgendwie bewusst. Kriegt davon immer nie was mit irgendwie. Die krassesten Sachen passieren. Ja, das war wirklich, das war Pollen-Alert hoch 10. Das war wirklich ganz furchtbar. So Bigfoot irgendwie, Aufnahmen von Bigfoot. Und Stefan irgendwie liegt da völlig bewusstlos. Oh mein Gott, das ist wirklich das Loch. Oh mein Gott. Das ist wirklich Nessie aus Loch Ness. Wahnsinn, ey. Die krassesten Sachen der Welt. Stefan ist einfach immer bewusstlos. Also einfach, aber ich glaube, du so hattest eine geile Kindheit, hast sie nur einfach nicht mitbekommen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das Geile ist auch, ich habe neulich meinen Impfausweis, als wir nach New York geflogen sind, da habe ich mir meinen Impfausweis und meinen Allergieausweis, Pass, keine Ahnung. Impfpass, ja. Impfpass habe ich mir angeguckt. IP. Und dann gibt es halt diese Allergie-Sektion, wo einfach alles, ja, okay, schon ausgeprägt, Heuschnupfen, und dann Roggen einfach so ein großes Ausrufezeichen. So ein Totenkopf. Never touch Roggen. Roggen. Was ist so Roggen? Was ist so Bullshit? Ich darf es, glaube ich, auch essen, aber ich darf einfach nicht in der Nähe von Roggenfeldern sein. Ja, so wenn die blühen oder so ein Kram. Aber die haben doch einfach, die machen doch bei so Allergietests, machen die doch so ein großes Schachbrettmuster mit so einem Kugelschreiber auf deinen Unterarmen. So war das bei mir. Ja. Und dann machen die in jedes Quadrat, machen die so eine Probe und dann darfst du was anschauen. Und wenn dann am Ende dann so steht irgendwie, fuck you oder sowas, dann weißt du, dass du eine Allergie hast. Und dann weißt du genau, welche Allergie du hast. Ja, da gibt es ja diese, von Rian Johnson, dem Regisseur, gibt es einen Film, wo die Prämisse der leidenden Frau ist, dass sie ihr Leben lang die ganze Kindheit nicht draußen sein durfte, weil beim Allergietest überall es ausgeschlagen ist und die gegen alles allergisch ist, ganz schlimm, und deshalb nie raus durfte. Ist aber herausgestellt hat, dass es nur ein Fehler war, weil sie gegen das Gitter allergisch war. Was, oder gegen dieses... Gegen Kugelschreiber. Ja, oder gegen den, irgendwie sowas. Was man da draufgelegt hat. Mhm. So diese, ja, das ist die Idee des Films. Ja, dann gehen wir doch einfach direkt nahtlos über den Filmtalk, oder? Der Filmtalk mit Florentin und Marco. Hier ist Marco, unser Praktikant. Hey, hey Marco, welche Filme hast du diese Woche gesehen? Ich habe gesehen Warcraft, fand ich nicht so gut. Hat mir nicht so gefallen. Dann war ich in Pulp Fiction. Das finde ich auch lustig, einen Filmtalk zu sehen mit jemandem, der keine Ahnung von Filmen hat und die ganze Zeit einfach nur... Oh, ich habe letzte Woche zum ersten Mal Citizen Kane gesehen. Wow, das fand ich ganz schön. Ey Leute, ich hab einen Klassiker gesehen diese Woche, La Vita è Bella, Das Leben ist schön. La Vita è Bella. La Vita è Bella, italienischer Film, und das ist echt ein abgefahrener Film. Er ist auch ein guter Film, aber es ist wirklich ein, also wenn man, vor allem wenn man... Abgefahren guter Film. Vor allem wenn man ihn nicht kennt. Ich glaube, wenn man wirklich ohne Vorwissen in diesen Film geht, dann hast du echt einen krassen What the fuck Moment, weil da geht's dann wirklich darum, dass irgendwie so ein Charlie Chaplin Figur... Darf man Das Leben ist schön schon spoilern, ist jetzt die Frage. Ja, du wirst es nicht... Hast du ihn gesehen? Kennst du den Film? Also es geht auch so einen Charlie Chaplin-mäßigen Tollpatsch so ein bisschen, der so eine Frohnatur, der irgendwie durch die Gegend fährt und dann fährt er mit dem Auto und dann sind die Bremsen kaputt und dann gerät er immer in so Situationen und trifft so eine Frau aus Zufall und verliebt sich dann und dann treffen die immer wieder aufeinander und es ist so eine total berührende Geschichte, wie sie dann irgendwie zusammenkommen und so und wie er dann so das perfekte Date plant, wo dann ganz zufällig irgendwie alles perfekt ist und so. Wunderbar. Und dann kommen sie zusammen, schöne Liebesgeschichte, kommen zusammen, Zeitschnitt, so ein Kind, sie haben ein Kind bekommen und bam, sie werden in KZ gebracht. Alle drei kommen in ein KZ, ja, bam, ab dann einfach alles im KZ. Ab dann der Filmtitel nochmal, aber so nicht dahingeschrieben, so das Leben ja, ist genau, nicht so schön. Oder schön in Anführungszeichen einfach nochmal Kapitel 2. Und ab dann in KZ. Das Leben ist schön. Und es ist tatsächlich ein echt berührender Film, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil der Vater, um sein Kind zu beschützen, tut so, als wäre das Ganze nur ein Spiel, dieses KZ. So ein Spiel und das müssen sie durchhalten und wer als letztes durchhält, kriegt einen großen Preis. Und es ist alles nur Spiele, die das machen Leben müssen. Und so. Ja, so oder ein sehr grausames Spiel. Ja. Ja, das Spiel ist so, wir werden alle sterben und wenn der am Ende noch überlebt, der hat gewonnen. Glückwunsch. Genau, aber es ist echt eigentlich sehr, sehr berührend, weil er dann auch immer so versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten und immer so versucht zu tun, dann auch andere Häftlinge dann irgendwie auch mitspielen und mit den Kindern so, ich habe diese heute nur 5 Punkte bekommen und ihr habt ja schon 40 Punkte, ihr seid ja total weit vorne und so. Und das ist echt sehr berührend eigentlich und ist echt ein ganz schöner Film. Aber wenn man das echt nicht weiß und man denkt, okay, das vor allem, das ist so, ich glaube, das ist eine Struktur, die man heute in Filmen nicht mehr so hat, dass Filme so einen harten Bruch in der Mitte haben, dass du hast erste Hälfte Liebesgeschichte, zweite Hälfte Holocaust. So. Mhm. Ich glaube, wenn du heute Liebesgeschichte, Holocaust machen würdest, dann würde sich das schon von Anfang aber an aber das ist ja bei Psycho auch so krass eigentlich. Den habe ich auch noch gar nicht so lange her zum ersten Mal gesehen. Der ist ja auch die erste Hälfte ganz normaler Krimi und dann wird er einfach zu so einem Horrorfilm. Ja. Ist ja auch schon ziemlich krass, der Bruch. Aber was ich mir dachte, ich bin mal in Urlaub geflogen. Ich weiß nicht, so Gran Canaria, halt so einen typischen so ein klassischer Stefan-Tietze-Urlaub. Familienurlaub. Dann war es aber so, dass ein sehr trauriger Film lief, ein wirklich trauriger. Und das waren halt nicht damals, wo diese Flieger, wo jeder seinen eigenen Fernseher hatte, sondern alle mussten halt diesen einen Film gucken, der angeboten wurde. Es war halt ein sehr trauriger Film und es haben einfach alle, wirklich, ob jung oder alt, alle haben angefangen zu heulen in dem Film. Stewardessen waren am Heulen, alle am Heulen. Und wenn ich manchmal so am Boden sitze, weiß nicht, die Sonne auf den Bauch scheinen lasse, schön mit meinem Pina Colada im Garten sitze und dann so ein Flieger vorbei sehe, ich manchmal so, vielleicht sind die gerade alle am Heulen. Aber ich finde diese Vorstellung von einem Flieger, der einfach so schön in den Urlaub fliegt, aber das einfach ist durch Luft, verrückt. so eine krasse menschliche Leistung, dass ein Flieger durch die Luft schwebt, aber einfach alle da drin am Heulen sind. Ja. So, das hätten sich die Wright-Brüder auch nie gedacht, dass sie mal was erfinden. Wir unterbrechen Schindlers Liste für eine kurze Ansage. In 15 Minuten erreichen wir Ibiza! Hey, Ibiza! Welcome to Ibiza! Voll die Party-Zone. Ist natürlich eine schlechte Auswahl. Es gab ja auch ich fand es sehr lustig vor einiger Zeit. Wir sind ja immer noch in Tropical Island, deswegen ist es angebracht. Die ganze Zeit läuft unsere lustige Karibikmusik. Das ja statt einem Kinderfilm früh morgens im Kinderprogramm ein Horrorfilm 20 Minuten lang aus Versehen gezeigt wurde. Aber auch mega lang einfach. Niemand der Redakteure guckt doch dann wirklich auch ZDF. Ja. Wer von den Kinderredakteuren guckt denn dann auch wirklich die ganze Zeit Kinderkanal? Kannst ja nicht machen. So bekloppt. Und dann irgendwie kamen dann Beschwerden von den Eltern so, hallo, hier wurde schon die dritte Jungfrau zerstückelt, was geht denn hier gerade ab? Zwei sind okay und wir müssen noch irgendwelche Rätsel nebenbei machen, glaube ich, oder so. Und ich glaube, der Kind fährt auf einem Dreirad oder so. Also ganz komisch, aber finde ich auch sehr lustig irgendwie einfach so aus dem Nichts einfach dann irgendwie Saw oder so. Vor allem was diese Kinder, kennst du Blue's Clues? Von diesem seltsamen, dieser seltsame Ja, der ist Mensch. Ganz strange, ne? Ja, er ist, glaube ich, ein Comedian sogar, ja. Englischer. Aber der mit dieser großen Hose und dem gestreiften Hemd. Aber der immer sagt, ein Hinweis. Was? Er sieht ein Eis? Ein Hinweis. Wo ich mir mal dachte, als Kind wirst du einfach nicht für bekloppt verkauft eigentlich. Ja. Ich habe Hinweis gesagt, deutlich, wie du ein Eis verstehen konntest. Nuschel ich. Man wird doch auch so sehr deutlich sprechend Man wird gedemütigt einfach. Ja. Du bist in der Schule schon gemobbt. Der mobbt dich so ein seltsamer Typ in Korthose und Streifenpullover. Wo du dich überlegen fühlst, aber der haut auch noch auf dich ein. Was hast du da gesagt, du fettes Stück Scheiße? Was ein hast du? Eis? Du willst ein Eis? Natürlich willst du das. Ja, stopf dir schön rein in deine Fresse, Schiebst du Spacko. In dein Gesicht, du fettes Stück McFettfett. Stefan Titze, du Titze. Mama, ich will das nicht. Ich habe einen Hinweis gesagt. Ey, ich weiß, kennst du Tom Turbo? Vom Namen. Es lief im ORF, deswegen glaube ich, also wir aus Bayern haben ORF immer bekommen und auch angeschaut und so. Das ist so ein Fahrrad, das lebt und wie so ein, mit so großen Plastiklippen. Wir haben es bekommen und auch angeschaut. Wir haben den Köder gesehen und auch angebissen. Wir haben genau das gemacht, was die Produzenten wollten. Wir konnten es anschauen und wir haben es angeschaut. Wir haben nicht gezögert. Gut, das war die Folge 62 des Podcasts UFOs. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche, dann haben wir vielleicht wieder einen Gast. Zuschauer mehr. Oder einen Zuschauer mehr oder weniger, je nachdem, oder wir werden Gast sehen. Vergesst nicht unseren Periscope-Stream, den wir jetzt jede Woche mitmachen. Ich wünsche viel Spaß bei dem, was ihr macht. Eine gute Woche. Okay. Sonst euch. Bis jetzt. Ciao.